Meine Freunde werden kommen und dich töten. Meine Freunde werden kommen und dich töten. Meine Freunde werden kommen und dich töten.

Ohne mich zu fragen, steckte mir das Fremde seinen Schwanz in meine Nafte. Ja, schrei du. Das tut nur am Anfang weh. Lass dich schnell dran. System below.